formulierte es der biografische Artikel des Munzinger Archivs. Der Rezensent Helmut Scheffel fragte sich und seine Leser in der FAZ über das eine wie das andere: Ist das Ganze ein aberwitziger Traum, Traumschaum, wie es in einer hübschen Wortbildung an einer Stelle heißt, Ausgeburt einer pervertierten Fantasie, höhnende Absage an das Humane? Wenn ich die konsequente, das irrationale, bändigende Methode wäre, wenn es nicht den grimmigen Humor gäbe, mit dem der Aberwitz geschildert ist, wenn sich nicht in dem Produkt der Imagination so deutlich Spuren eines konkreten Weltzustandes fänden. Ein irritierendes, beunruhigendes Buch von einer kunstvoll-lakonischen Ironie. Heute wird Ingomar von Kieseritzky zu Recht immer wieder als einer der wenigen großen Humoristen in der Literatur Deutschlands bezeichnet. Dafür wurde er auch ausgezeichnet. Sein bisher größter literarischer Erfolg gelang im 1988 mit »Das Buch der Desaster«. Einer der Helden dieses Romans ist Brandt, Autor von zahlreichen Büchern über positives Denken und hochsensibler Hypochonder, der an einem eingebildeten Kehlkopfkrebs erkrankt. Sein nahes Ende vor Augen bringen ihm nur die ganz unglaublichen Chaosberichte und Katastrophenerzählungen aus dem Leben des Fiasko-Spezialisten Kelp Linderung. Von Beginn an schrieb Ingomar von Kieseritzky Hörspiele. Sie wurden von vielen Sendern in Deutschland produziert. 1997 bekam er den Hörspielpreis der Kriegsblinden für die ambitionierte und unterhaltsame Satire »Compagnons und Konkurrenten« oder »Die wahren Künste«, in der er eine skurrile Literatenrunde nach Goethes Tod in Weimar diskutieren lässt. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Berlin von 1996. Nach diesem Preis folgten andere große Auszeichnungen, 1997 der Alfred-Döblin-Preis, 1999 der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Ingomar von Kieseritzkys neues Hörspiel kommt heute hier zur Ursendung. Viel Vergnügen! Lässliche Sünden. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Verzeih mir, o Herr, dass ich schon das 12. Mal von Herzen obsekriere. Nimm es hin als eine Obsession deines Knechtes, der nur dein Bestes im Auge hat. O Herr, ich bitte dich inständig, schenke mir einmal nach 15 Jahren eine große Sünde, eine Todsünde, ein Peccatum irremissibilia sive mortalia, eine unvergebliche Todsünde und nicht immer die kleinen, vergeblichen und auch lässlichen Peccata remissibilia. Überall herrscht Krieg, Mord und Totschlag, o Herr. Sorge doch einmal in deiner Großmut und allumfassenden Güte für eine Todsünde, so dass ich freudig in deinem Namen strafen kann. Schenke mir, o Herr, eine sittliche Abnormität ohnegleichen. Amen. O Herr, ist das ein Zeichen? Eine Schmeißfliege, Gattung Lucilia. Und bitte, Herr, die Gattung Lucilia sericata sucht offene Wunden, um ihre Eier abzulegen. Das ist allzu symbolisch. Ich offenbare meine Wunde und du sendest mir eine Schmeißfliege. Pater, ich habe gesündigt. Ich habe oft gesündigt. Ich sündigte in Worten, in Gedanken und Taten. Vielleicht solltest du mit den kleinen Sünden anfangen, mein Sohn. Also Gedanke, Wort und Tat in dieser Reihenfolge. Aber fasse dich kurz. Im Zug von Zürich nach Einsiedeln schlug ich vor Zug im Affekt eine Fliege mit der NZZ tot. Ja, Gott schuf in seiner unbegreiflichen Güte auch die Fliege. Aber sie ist lästig. Fahre fort. Ich biss meine schöne Mutter mutwillig in die Brustwarzen. Ja, Gott schuf. Wann war das? Vor 60 Jahren. Bis aufs Blut. Ach so. Fahre fort. Solche Bisse sind vergeblich, so als Baby. Ich verstehe. Ich stieß meinen Vater, Spätheimkehrer aus Russland, die Treppe hinunter. Ja, ja, die Väter. Gott in seiner unbegreiflichen Voraussicht schuf Mann und Frau und auch Kinder. Da kommt es zu Konflikten. Fahre fort. 1950 fütterte ich meinen Bruder mit Kunsthonig, bis er starb. Meine Eltern waren ungehalten. Ja, ja, Gott schuf damals als Chemiker nicht den Kunsthonig. Mein Sohn, du wolltest doch deinem Bruder etwas Gutes antun, eine Wohltat, hm? Selbstverständlich. Ich meinte es immer gut. Ja, ja. Gott meint es in seinem unvorhersehbaren Kalkül auch immer gut mit den Menschen. Fahre fort. Meine Schwester kam zur Welt, ein entzückendes Baby. Nicht schon wieder Kunsthonig, mein Sohn. Nein, nein, 50er Jahre, Lindekaffee und Sanella. Begierde auf... oder nach? Ja, ja. Gott schuf in seinem Ingenium auch die Grammatik, damit der Mensch sich klar ausdrücke. Wie wahr, wie wahr. Ich bin Schriftsteller. Schriftsteller? Oha. Ein Neidberuf, gell? Viel Grammatik und massenhaft Zeichen in Sätzen mit tiefen Struktur, gell? Und so viel Psychosen wie syntaktische Regeln. Und Krätze am Skrotum wegen der Metonymien und Hämorrhoiden vom Sitzen und auch Hocken. Gelbe Galle und gelbe Leber vom Saufen. Oh Gott, wie ich die kenne. Oh ja, und sie sind alle Schweine, diese Arschlöcher, die da sitzen. Aber alle wollen sie ans Licht. Und Erlösung, die Hämorrhoiden und Sautröpfe gibt es, Kretins mit Bettnässeraugen schauen in blaue Ferne, pickliche Pubertätler kriechen ans Ufer, im Mainstream schwimmen Scheißer und Kotzbrocken, aber sie erreichen das Ufer dennoch. Sind's auch Sackkratzer, Huster und funktionale Analphabeten. Danke, o Herr, für deine Umsicht. In den letzten 10 Jahren hockten beiläufig ca. 40 Autoren im Beichtstuhl. Gott weiß warum. Es muss ein arger Lebens- und Existenzkampf sein. Und viel Kunstdarwinismus, nicht wahr? Ein ewiger Krieg zwischen den Fronten. Erfolg und Verdrängung der Konkurrenz, gell? Und halt viele Sünden. Intellektuelle, grammatische und in der Fantasie. Oder halt gegen sie. Der Leid treibt zur Beichte. Oh ja, oh ja. Die Sünden. Die Sünden der Schriftsteller sind langweilig und gegen Hämorrhoiden nimmt man am besten Zäpfchen. Zäpfchen, natürlich. Im Augenblick denke ich nicht an Zäpfchen. Ich habe wirklich gesündigt. Tatsächlich. Recht so, mein Sohn. Schon gut. Aber jetzt nicht mehr so wild. Wir wollen uns konzentrieren. Gott schenkte uns in seiner unermesslichen Gnade nicht nur die Sünden, sondern auch die Formen, in denen sie in der Wirklichkeit erscheinen. Hast du das begriffen? Oh ja, ich denke schon. Ich habe im Affekt gehandelt, da in Tecklenburg. Schon recht. Höre, da schenkte uns unsere Kirche Begehungssünden, peccata commissionis, aber auch die Unterlassungssünde, peccatum omissionis. Ich hab's eben nicht unterlassen. Es ließ sich nicht unterdrücken. So dann stattete uns die Ekklesia mit den vorsätzlichen Bosheitssünden, dem peccata voluntaria, aus. Aber da ein Laie der Schönheit der Sündenkonstruktionen nicht gewahr wird, breche ich an dieser Stelle einfach ab. Ich habe 2,5 Morde begangen, Vater. Eine der Todsünden. Der Peccata irremissibilia sive mortalia. Aber lieber Sohn, warum sagst du das denn nicht gleich? Die Scham über das Scheitern hielt mich ab bislang. Oh ja, die Scham, die Gott in vorgreiflicher Güte sowohl ins Bewusstsein wie in die Seele verlegte. Und worüber schämst du dich? Ich greife jetzt mal zum Präsens, so unter uns an diesem Ort. Es erwischte die Falschen. Nur die Ruhe, mein Sohn. Derlei unterläuft auch den Professionellen. Und du bist ja wohl, wie wir hoffen, Amateur. Leider. Es fing alles auf dem Friedenstreffen in Tecklenburg an, im August 2002. Ein Autor muss den Leser betören, mein Sohn. Den Hörer aber auch. Alles fing auf dem Friedenstreffen im Jahr 2002 in Tecklenburg an. Das wäre ein Anfang. Und wo liegt dieses Tecklenburg? Im Teutoburger Wald, glaube ich. Und es war ein heißer Tag im August. Selbst die Spatzen hechelten. Ich las voller Verdruss die Liste der Teilnehmer, als sich ein alter, unliebsamer Bekannter zu mir auf die Terrasse setzte, den ich auf der Liste noch nicht entdeckt hatte. Ja, durchaus. Das ist ein schöner Anfang. So fahre nun fort, mein Sohn, und lass nichts aus. Na, geschau, der Schwarz. Ja, ich grüße Sie. Wie geht's Sie stets? Bis auf den Tinnitus, die Gicht im rechten Zeh, Impotenz, Alpdrücken im Darmhirn und die Prostata bin ich kerngesund. Ach, Ziegner, Tag auch. Was machen Sie auf einem Friedenskonvent? Die Geldnot. Ich bin bankrott. Der gute Dr. Bruegel gedachte meiner und lud mich ein und hier bin ich, aber ganz passiv. Ich produziere mich nicht. Ich nicht. Sie haben genug produziert. Schreiben Sie noch? Na, gänz. Wo denken Sie hin? Oh, jetzt höre ich auf dem linken Ohr nicht mehr. Ich muss mich umsitzen. Das sind Sie ja gewöhnt. Tja, Anpassung gehört zum Survival-Training. Sie müssen lauter sprechen. Was lesen Sie denn da? Die Teilnehmerliste. Lauter alte Gespenster. Aber auch ein paar junge Idioten sind dabei. Was? Idioten! Wem sagen Sie das? Über der langen Bisserei habe ich glatt meine Liste vergessen. Wer ist denn anwesend oder besser unanwesend? Mahashavi spricht wie immer über Religionsterror. Nix gegen den Mahashavi. Der hat einen munteren Geist und eine lebhafte Blase. Haben Sie auch eine marode Leber? Ja. Oh je, die Ines Lübbecke-Posen ist auch wieder da, diese Gender-Kuh. Über Geschlechterverhältnisse in Krieg und Frieden. Ein Vollweib. Die schaut nach ihrer Totaloperation noch besser aus als vorher. Bruegel, unser Moderator, dieser Volltrottel. Für jeden Kulturzweck so geschmeidig wie Vaseline. Nix gegen den Bruegel, mein Lieber. Ein lieber, engagierter Mann mit Erektionsschwierigkeiten. Kein Wunder bei dem Job. Da ist dieses desorientierte Weibstück Ines weit fataler. Weibliche Grammatik. Oh Gott, schon wieder Rolfen. Ein Schleimer, aber telegen. Verdient beiläufig schon über die Printmedien 150.000 pro Jahr. In Schilling oder Euro? Na, Euro. Arschloch das. Aber bitte, er bricht sich geläufig über jedes Thema der Zeit. Soll eine Hasenpfote im Schritt installiert haben. Das steht nur Linksträgern. Wem haben wir noch? Ott Hinrich Müller-Rammelsloh. Gott, nein, dass der noch lebt. Philosophische Schriftsteller leben immer lang. Ist Ihnen das nie aufgefallen? Gottlob hat er vor einem Jahr einen Schlaganfall gehabt und kann nicht mehr sprechen. Auch Symbole sind gut im Geschäft. Möchte zu gern wissen, wie viel Honorar er kriegt. Wie alt ist der denn inzwischen? Keine Ahnung. Ich habe nur bemerkt, dass die Jungen nicht früh genug sterben. Und die Alten immer viel zu spät. Da ist was dran, Schwarz. Geschau, da kommt das weiße Wrack im Rollstuhl. Ott Hinrich in schweigender Majestät. Er sieht aus wie ein ausgestopfter Löwe. Der Philosoph Ott Hinrich Müller-Rammelsloh, der letzte christliche Vertreter der Existenzphilosophie, der berühmte Verfasser der Schrift Sein und Haben, das moralische Gewissen der europäischen Welt, der gewiefte Weinkenner aller Bordeaux-Lagen und der Schöpfer des polymorphen Kompositums Seinsteilhabe persönlich? Hochpersönlich, geschoben von seiner Assistentin oder Gespielin in einem chromreichen Rollstuhl mit weißen Reifen. Sie hat einen göttlichen Arsch, der einzige Lichtblick an jenem tristen Vormittag. Dass der noch lebt? Sie werden doch, so hoffe ich, nicht diesen solitären Kopf, bei dem ich 1981 in Freiburg noch hörte. Aber nein, mein Plan war ja noch nicht recht gereift in der Inhaltformproblematik. Ich bin beruhigt, mein Sohn. Gestaltlosigkeit ist immer ein Problem der Idiosynkrasien. Fahren Sie doch bitte fort. Zu gern. Leider tauchte auf der Terrasse der Moderator Preugel auf. Da kommt der Preugel. Eine widerliche, subalterne und opportunistische Figur. Ein blödes und korruptes Kulturschwein. Und er riecht entsetzlich aus der Goschen. Das macht die Blödheit und nicht der Magen, Ziegner. Ja, die Herren Schwarz und Ziegner, traulich beisammen. Grüß Gott. Wo sahen wir uns zuletzt doch gleich? War's Zürich oder Basel? Lissabon, oder Göttingen? Ach, es war der große Convegno in Rom, der ewigen Stadt. Kritik der Zukunft, oder? Zukunft der Kritik? Oh, mein Gedächtnis. Und? Die Zimmer sind passabel? Ist Teckelburg nicht ein idyllisches Örtchen, gerade für unsere eminenten und brisanten Themen, die uns alle auf den Nägeln brennen? Und? Gattin, Kinder, Geliebte, ein Scherz, wohlauf? Oh ja, man kann nicht klagen. Ich wollte Ihnen nur Ihre Tagesgelder aushändigen, meine Herren. Wie viel? In jedem Umschlag befinden sich 200 Euro. Moment, nach dem Kosovo, da in Sils Maria, waren es 400 Schweizer Franken. Sparmaßnahmen, meine Herren. Einige Sponsoren der New Economy sprangen ab. Scheiß Euro, eine ganz windige Währung, nichts wert. Dafür darf ich Ihnen sogleich die Einladungen für den nächsten Kongress auf Langeoog überreichen. Alter, Segen oder Fluch der Medizin? Die Firma Pfizer sponsert und unser Bundespräsident hat die Schirmherrschaft übernommen. Entschuldigung, einen Augenblick. Mittelmeer wäre mir lieber. Leider eine Kloake. Oh. Am Meer zieht es immer. Oh nein. Gift für mich. Oh Gott, nein. Ja. Wolf Rolfen ist tot. Was? Wie? Wer ist tot? Der gute alte Rolfen. Friedenspreisträger, Büchnerpreis, das Arschloch. Ach, der. Ja, und wie? Wie ist das passiert? Unfall, Mord? Selbstmord? Ein tragischer Unfall, meine Herren. Rolfen stürzte in Kassel vor den ICE. Bertha von Suttner. Ach, das ist ja her. Die Suttner bekam 1905 den Friedensnobelpreis. Den hat jemand gestoßen. Das war kein Unfall. Meine Kopfschmerzen sind weg. Ja und? War der Rolfen gleich tot? Ja, das ist anzunehmen. Ja, jetzt muss ich weiter und das Programm ummodeln. Servus, Preugel. Gute Verrichtung. Ein Idiot weniger. Ich muss meine 6 Gespritzten herauslassen. Kommen Sie mit? Sicherlich. Gute Nachrichten schlagen mir sofort auf die Blase. Aber bei mir dauert's. Ich habe Ihnen was mitzuteilen. Ach, auch du leidest unter einer Blasenschwäche. Ich besiegte die meine durch Gottes Hilfe und zähes Ringen um eine Willensleistung schon im Vorfeld des Gedankens an den Akt des Urinierens. Gott, es handelt sich um das Harnstottern, hat mein Urologe gesagt. Eine Unfähigkeit, den Harn kontinuierlich zu entleeren. Lass den Namen des Herrn aus dem Spiel und fahre fort. Diese Diskontinuität beim Pinkeln hatte keine psychische Ursache, wie bei Ziegner. Der Urologe nennt das eine Dysuria psychica. Also die betreffende Person kann nicht, wenn eine andere Person anwesend ist. Das ist nicht der Punkt, mein Sohn. Ich will jetzt wissen, wie der Plan reifte. Die ganze Genese. Ich versuchte, Ziegner auf dem Klosett einzuweihen. Aber es klappte nicht. Das Abschlagen ist eine Tortur. Das Verhalten aber auch, mein lieber Schwarz. Oh Gott. Ich schreibe ein Buch über die hostilen Organe des alten Körpers und den ewigen Krieg aller gegen alle. Endlich ein Tröpfchen. Der Krieg ist ja zeitlich begrenzt. Ah, ja. Das Metaphysische kommt natürlich auch nicht zu kurz. Sie sollten einen physiologischen Roman in Dialogform schreiben. Ja, genau das will ich, aber man verplempert eine Menge Zeit bei den Entleerungen. Die Blase und der ängstlich zurückhaltende Darm sind verbündete Brüder. Ja, ich tät von einer Kampfgenossenschaft sprechen. Das Darmhirn denkt sich was. Wohl, das tut's und steckt doch im gleichen Körper. Jetzt haben sie auf ihren Plastiksack uriniert. Das macht nichts. Alles wasserdicht verpackt. Proviant vom Frühstück. Was sie nicht sagen. Im Weg Zehrung. Honig, Butter und Marmelade, wenig Wurst, kaum Schinken. Leider gibt's hier kein Buffet, wie im Waldhotel in Sils Maria. Das Herz spielt natürlich eine Rolle. Aber auch Leber, Milz und Niere, alle weiblich, im Krieg miteinander. Jetzt das Restreservoir auspressen. Ihr Roman muss mit einer Kriegserklärung anfangen. Nein, das ist mir zu formell. Ich nehme lieber die Attacken aus dem Hinterhalt. Ich lasse auch die Zirbelbrüse sprechen. Ein armes, völlig unterschätztes Organ. Ach ja, die Epiphyse. Die steuert das Zeitmaß der inneren Kriege. Und Sie sind insolvent, wie? Bankrott? Ja, das lässt sich sagen. Am Ende wie die Organe, kurz vor dem Finale. Ihr Hosenstall ist offen. Ja. Ja, da muss man doch etwas tun. Da muss man handeln. Ja, es wird gehandelt werden. Es muss etwas geschehen. Wem werden Sie Ihre Organtragödie anbieten? Na, dem Residenzverlag, denke ich. Ach ja. Man müsste ein ganz scheußliches Verbrechen begehen. Dann wird's in der Kronenzeitung prominent rezensiert. Da kommt nichts mehr. Meinen Sie? Sie haben ja so recht, Ziegner. Ein Verbrechen gegen Idioten und Ignoranten. Ging alles. Eine schöne Leiche eben. Obacht, da kommt wer. Mein Sohn, ich höre. Ja, ich lausche. Ich übe keine Kritik an dir, das liegt mir fern. Du bist ein elaboriertes, labiles und sündenwürdiges Geschöpf ohne moralisches Fundament. Gottfern, aber gleichwohl eine Kreatur Gottes. Geh in dich. Wann kommst du endlich zur Missetat? Und wie verließest du den Gnadenweg? Dornig ist der Pfad des Verbrechens für den Amateur. Verschone mich mit blumiger Rhetorik, mein Sohn, das können wir besser. Meine Kehle ist ausgedörrt, Pater Rabanus. Nimm einen Schluck von diesem Labetrank, mein Sohn. Reiner Flümli. Danke. Stand der Dinge im Fluss der Erzählung? Du wolltest den Wiener Kollegen Ziegner zum Mitwisser deines Mordplans machen, gelangtest aber wegen urologisch immanenter Probleme nicht zum Ziel. Wann fasstest du den Plan, gewisse Personen zu eskamotieren, mein Sohn? Als wir den Mr. Monroe in der Hotelbar kennenlernten. Verzeihen Sie, ich suche das Friedenssymposium. Speziell den Gandhi-Saal, in dem Frau Dr. Lübecke Posen ihren Vortrag wird halten. Keine Ahnung, wir sind beschäftigt. Verlassen Sie die Bar. Durchschiffen Sie das Foyer, betreten Sie den Lift von Otis oder Osiris, fahren Sie in den zweiten Stock. Dort selbst erleben Sie das intellektuelle Fiasko der Dame Ines. Ich habe zu danken Ihnen. Sind Sie Teilnehmer auch? Wir nehmen schon lange nicht mehr teil. I see. Eigentlich, ich suche Mr. Rolfen. Mein Name ist Monroe, Herbert Monroe. Ich bin Referent morgen. Der Rolfen ist verhindert. Dear Gott, warum? Weshalb? Rolfen lebte ab und benutzte dazu einen ICE. Ich muss mich setzen. Please, what happened? Mein lieber Mr. Monroe, der Rolfen wurde heute früh auf dem Weg nach Decklenburg in Kassel-Wilhelmshöhe vor den ICE Bertha von Suttner gestoßen und überlebte die Begegnung nicht. Oh, Sir, wieder zu spät, immer zu spät. Sie mussten wissen, ich bin der Sekretär der STD und sollte Rolfen treffen. Immer diese Akronyme. Pardon, Society of Tranquil Dying, so heißt unsere Gesellschaft. Ich bin verantwortlich für die Sektion G, Germany. Sterbehilfe ist immer eine lukrative Geschäftsidee. Sie arbeiten mit Spritzen oder Tabletten, nicht wahr? Oh ja, Sir. Pills. NP. Und wieder ein Akronym für Nunc Pills. Eben NP. Nehmen Sie ein Glas Champagner, Mr. Munro. Und nehmen Sie auch Salzstangen. Danke, Sir. Ich habe noch nichts im Magen. Oh, delicious. Professor Chesser aus Alabama erfand diese Todespille, die unserer Zeit kongenial ist. Auf der Höhe der Zeit. Schweigen Sie, Ziegner. Was ist das für eine Pille? Wie ist Ihre chemische Zusammensetzung? Wo kann man sie erwerben? Wie teuer ist die? Mein Lehrer Chesser erfand als Genie der Humanität diese Pille zur allgemeinen Pazifizierung des Menschengeschlechts in der Einöde von Alabama. Professor Chesser ertrank dann im Mittelmeer auf einem Europatrip. Ans Mittelmeer fahren nur noch Idioten. Eine reine Kloake. Ruhe, Ziegner, Ruhe. Das Geheimnis des Originalrezeptes Chesser nahm mit in sein feuchtes Grab. Man kann sie auch erwerben nach Signatur auf eine letzte Willenskundgebung. Verzeihen Sie mein Deutsch. Wie teuer? Umgerechnet hätte ich für Sie einen Endpreis von, Moment, 999 €28. Teuer. Viel zu teuer für eine Pille, mein Herrns. Kein moderater Preis für eine Pille, die man nur einmal nimmt. Aber es ist ein Depot-Pille, eine intelligente Pille. Und Sie haben nach der Einnahme eine Stunde Zeit, einen Brief zu schreiben. Serienreif, Mr. Munro. Leider noch nicht. Aber sie wirkt und wirkte segensreich. Nevertheless, bei unseren Experimenten mussten wir konstatieren, dass die Versuchstiere eine halbe Stunde glücklich waren, bevor sie heimgingen. Wahnsinn! Furchtbar, mein Sohn, ganz entsetzlich. Aber auch schändlich. Erzählerisch konsistent ist dein Bericht auch, und ich erfahre viel über die bizarre Welt eines Autors. Nun die Frage. Beim Gedanken an diese Todespille hast du jetzt an Tilgung gedacht. Sprich nicht. Ich habe alles notiert. Ich habe damals nichts notiert. Schriftsteller. Pass auf. Du hattest jetzt ein paar potenzielle Opfer und du sagst, du habest die Falschen heimgehen lassen. Hm? Da hätten wir die Ziege, die Dame Lübbecke Posen. Da wäre Preugel, der kann es nicht gewesen sein, wegen Langeoog. Nein, da wäre gewesen Ziegner. Nein, mein Sohn, der Ziegner? Nicht komplett. Er befindet sich vielleicht immer noch auf dem Heimgang. Marschawi, der mit dem Religionsterror, der kann es auch nicht gewesen sein. Du bist bestimmt ein Philosemit, gell? Und bleiben tun halt der Munro oder ein Barkeeper. Mein Sohn, wer feierte dann das Friedensfest? Unbekannte Größen, erfolgreich, bekannte Arschlöcher, ich im Nervenfieber, kurz vor der Tat. Weiter, mein Sohn, und lass nichts fallen. Zweiter Tag, Schostak, Lipidliga. Ein Idiot hielt einen Vortrag über Krieg an der Cholesterinfront. Und Pater Weinert, ein Fettwanst, OSB, blökte ultimative Friedensgebete. Oh, war mir übel und ich musste oft kotzen. Mein Gott, Pater Weinert, sagtest du Weinert? Nein, dritter Tag, Gandhisaal. Eine Berufsvertriebene hält Vortrag Terror des Vergessens. Fasse dich, auch die sind sozusagen unsterblich. Pardon, oh Herr. Weiter. Dritter Tag Foyer. Samantha Church, eine Sexbombe. Herrliche Titten, Höhepunkte, einsam ragend. Angebot oral, Vögeln für den Frieden. Viel Beifall. Weiter, weiter, mein Sohn. Ich hätte sie alle, wirklich alle, killen mögen, wollen, tegen. Bitte ein Flümli. Freilich, das Böse existiert einerseits und es wird auch realisiert andererseits. In der Tat. Ich hatte reiflich überlegt, wer, wann, wie. Das ist gut, du Sünder. Steht der Tropfen, höhlt den Stein, was im Hinblick auf die Moral alles sagt. Jenseits des freien Willens war viel Zufall und höhere Gewalt im Spiel. Und Damen. Damen waren im Spiel. Damen, ja, Damen. Furchtbar im Rudel, aber auch vereinzelt. Der Alkohol spielt eine subalterne Rolle. In der Schweiz ist der Alkohol nicht strafmildernd. Zu spät im fünften Akt. Auch die heilige Nüchternheit macht trunken. Wie Moral in so hoher Dosierung. Das war ein Konflikt, ja. Diese Suizidpille von Mr. Monroe. Viele Konflikte und gehäufte Mikrokontingenzen. Ich höre. Ich rief den Ziegner an und bat ihn auf mein Zimmer 306. Er kam in Begleitung seiner Parabellum und er war blau und sagte vor der Minibar: Mann, Schwarz, ist das alles eine öde, schwarze Scheiße. Prost, Schwarz, auf den Untergang. Lassen Sie die Babyschnäpse stehen, Ziegner. 6 inflationäre Euro. 12 D-Mark. Mein Verleger ist bankrott. Der Arsch. Hat seine letzte Karten auf einen 15-jährigen Pubertätler gesetzt. 30.000 Erstauflage. Nur Verrisse. Ich und niemand sonst hieß der Dreck. Man sollte handeln. Und man müsste es auch. Ich habe schon einen Plan. Enorm wasserdicht. Ich hatte zuletzt Auflagen von höchstens 5.000 Stück. Und viele Remittenten und diese jungen Bienenkörbe voller Hormone handeln. Was kann man denn tun? Nicht gar nichts. Auf einen Schlag berühmt werden. Ah, der Ruhm, der Herrliche. Vorbei, Schwarz, vorbei! Sie müssen erst einmal wieder nüchtern werden. Ich mache Ihnen einen Kaffee auf der Tischmaschine. In unserem Alter wird man nicht mehr berühmt. Der Restrum reicht nicht. Finale! Kaffee kommt gleich. Sie müssen ganz klar werden, wie ein Bergsee. Wir müssen einen Mord begehen. Am besten gleich 2. Können uns mal vielleicht 200 Euro leihen? Ich weiß, das ist viel, aber es dient einem guten Zweck. Einen Mord begehen? Aber warum? Und an wem? Wegen des Ruhmes, Ziegner. Wir begehen 1 oder 2 Morde, stellen uns, gestehen und sind am nächsten Tag berühmt. Erst regional, dann überregional. Was war das? Das wird Cementa sein. Oder auch nicht. Eine Riesenschweinerei. Egal. Ziegner, ich biete Ihnen nach 35 Jahren das Du an. Das Opfer, weißt du? Das Objekt. Das ist als Person nicht signifikant. Das war's. Mein Lektor hat mir einen Mangel an Signifikanz oder Resignifikanz vorgehalten, der Arsch. Wo bin ich? Du musst nüchtern werden, Ziegner. Gib mir einen Gin, danke. Ah. Wer sind Sie? Wo bin ich? Ach, Sie. Ziegner, höre. Um 22 Uhr betritt Ines Lübbecke-Posen mein Zimmer. Wir wollen uns das Woodstock-Fest auf Video anschauen, weil das die Generationen überbrückt. Ja. Und dann bringe ich Sie sanft um. Du kommst als Zeuge, entdeckst das Tableau und rufst die Polizei. Begriffen? Na, jedes Wort. Ich bin um 22 Uhr mit Samantha Church verabredet. Krieg in der Kunst. Verleger bankrott, keine Hoffnung. Aber Frieden beim Vögeln, bitte. Die Friedensaktion kostet 200 Euro. Frieden freilich für eine ganze Nacht. Ziegner, Helmut, bitte, Uhrenvergleich. Hier sind 150 Euro. Du bist blau und ein Schnellspritzer. Du steigst 22.30 Uhr von der Church ab und besteigst mein Zimmer. Kapiert. Nummer 306. Alles kapiert. Hätten Sie wohl einen Kaffee, weil ich muss nüchtern sein für einen Termin. Wer bin ich denn? Wer sind Sie? Ihr alter Freund Schwarz, bankrott. Manuskript abgelehnt, Freundin geflohen, krank und alt. Aber jetzt, ab Mitternacht, Ruhm und Erfolg. Ich bin im falschen Zimmer. Ja, Helmut, noch bist du im falschen. Erst ab 22.30 Uhr bist du im richtigen. Geh, mein Lieber, mach deinen Frieden mit der Sexbombe. geh ja schon. Meine Minibar ist leer. Gib mir noch ein paar von deinen Flaschen. Helmut, viel Glück. 22 Uhr und 30 Minuten. Ist das in Euro oder Schilling? Die Zeit, Ziegner. Die Uhrzeit. Könnten Sie mir eine saubere Unterhose leihen? Meine ist voller Restharn. Was für ein Tableau. Ich fühle mit dir, mein Sohn. Ich kenne derlei nur aus dem Kino. Aber mit der Zeit komme ich auch durcheinander. Wie spät war es denn im Augenblick mit der Unterhose? 21:55. Ich habe auf die Uhr geschaut. Die Zeit vernichtet mehr, als man so denkt. Ja, sicher. Hatte der Ziegner den Plan begriffen? Das weiß ich bis jetzt nicht. Du überreichst also dem Ziegner eine reine Unterhose und du wartest nach seinem Abgang kaltblütig auf das Erscheinen deines ersten Opfers, dieser intellektuellen Ines. Ja, aber auch wieder nicht. Ziegner überreichte mir eine Plastiktüte. Die Parabellum meines Vaters, sagte er, der ein Nazi war. Sehr gut. Du warst gerüstet. Und du warst in deinem Täterbewusstsein eiskalt, gell? Ja, so ziemlich eiskalt. Der Ziegner war im Aufbruch, Gottlob, da klopft es an die Tür. Nein! Ja, doch! Hi, meine Brüder. Lasset uns dienen dem Frieden. Falsches Zimmer. Falsches! Der Friedensengel. Schatze! Ich bin hier, euch zu befreien von euren Beschwernissen. Zu befrieden für süße Augenblicke. Schatze, Vögeln für den Frieden ist teuer. Hast du einen Mengenrabatt? Hinaus, hinaus, Madame Church. Sag doch was, Ziegner. Also, Schatze, Mausel, wie viel? Viele Wege führen zum inneren Frieden. Und ich komme aus der Fülle meiner Begnadung. Der simple Gnadenstoß wird entgolten mit 200 Euro. Was macht es in Schilling, süßer Engel? Präservative sind Freibrüder. Ja, ja. Und sie sind taubenhalsgrau. Aber der wahre Weg zur Erlösung dauert eine kleine Ewigkeit. Und macht 400 Euro? Ja, viel zu teuer. Euer wird das Himmelreich. Himmlische Einkehr in meine heilige Höhle. Karetzer, Jungs. Raus! Gehen Sie raus, Sie... Sie Pietisten, Sie. Ja, bitte, ja. Nein, raus. Oh, Sir, Sie sind in Geselligkeit. I see. Ich nahm die Pille NP und habe noch eine kurze Weile bis zum Tod. Was tun? Lass dich befrieden. Friedensarbeit, Bruder. Bitte gern, Schatzi. Schluss mit der Friedensscheiße. Raus, sag ich! Sie sind ein berühmter Autor, Sir. Schreiben Sie eine Story über meine letzte Stunde, bitte. Ruhm, aber auch Propaganda. Für die Humanpille, bitte. Eine ganz ausweglose Situation, lab dich mit Flümli. Mein armes Hirn, umnebelt. Die neuronale Maschine, Kurzschluss. Die Psyche, irrigiert. Freilich, der Herr macht keine halben Sachen. Repetieren wir. Da ist der Ziegner in Fleischesschwäche, die Friedenshure und der potenzielle Selbstmörder Monroe, gell? Es lag viel in der Luft, rein atmosphärisch. Blut und Sperma, Alkohol und Parfüm und der Wille zur Tat bei mir. Tat ist gut, mein Sohn. Der Mensch muss handeln. Nun fahre fort mit dem Handlungsfaden im Zimmer 306, denn gleich erscheint ja plangemäß, wie wir alle hoffen, Frau Dr. Ines Lübecke Posen. Ja, nein, ich habe gehandelt und sagte, unmenschlich kaltblütig, mit der Stimme eines Diktators. Hinaus, bitte hinaus, Zimmerfriedensbruch. Sir, ich habe nur noch eine halbe Stunde, falls die Pille wirkt im Sinne Chessers. Ich will nicht stören. Sie finden mich auf dem Bett im Zimmer 106. Neben mir meine Autobiografie und eine Postkarte für meine Frau. Folge mir, oh Bruder Monroe. Auch ich nahm eine Pille für alle Fälle. Schatzi! Scheiße. Mir ist so kurz vor dem Tod nicht nach sechs zumute, Madame. Herr Schwartz ist ein Versager. Verlassen Sie das Zimmer. Go out! Raus! Peace, darling. Peace. Die Zeit läuft mir davon. Nur noch 30 Minuten vor dem Countdown. Sir, please. Jetzt weiß ich's wieder, Schwarz. Carezza, Das ist ein extrem kontemplativer Fick. Hin und wieder ein Stösschen und man kann dabei Tee trinken. Was für Bücher schreibst du eigentlich? Nenne das Genre. Humoristische Romane. Ernste. Das Martyrium begann. Das erklärt manches, aber nicht alles. Fahre fort mit deinem Martyrium. Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Ja, ich rauche doch schon lange nicht mehr. Feuer! Ich habe schon im Jänner 2001 zum Rauchen aufgehört. Wo sind's denn alle, die Leute? Schatzi? Feuer? Feuer! Die Gelegenheit ist günstig. Die Gelegenheit wäre günstig gewesen, aber 200 fürs Friedensvögeln. Erst denken, dann handeln, später fühlen. Feuer also, wo und warum? Warum, das weiß ich nicht. Ich denke halt hier am Ort, im Hotel. Erst draußen täten sie nicht im Hotel brüllen. So ein Scheiß. Meine Friedenspassion scheitert an 200 Euro. Reichen Sie mir das Schwert, Signer. Was? Sie sind ja total im Arsch. Den Plastikbeutel der Firma Douglas mit der Pistole. Herrschaften, Sie müssen ins Foyer. Ich kenne Sie. Sie sind der berühmte Autor Lind, Ihr Schnurrbart. Ich habe Sie erkannt. Ein Autogramm, bitte. Ich bitte Sie. Nicht jeder, der einen Schnurrbart trockt, ist der Lind oder der Grass. Ich bin der Autor Ziegner. Wien. Nicht mal der Grass sind Sie? Der nicht. Da wäre ich nicht hier. Raguse, mein Name. Schade. Aus Berlin-West, nicht Ost. Benutzen Sie die Treppe und nicht den Lift. Wir müssen die Welt retten. Keine Hoffnung, aber es muss gerettet werden. Der Herr scheint ein Dichter, wenn auch glatt rasiert. Schwarz, Autor, bankrott. Im Flur, unter Feuer, auf dem Weg zum Ruhm. Indem ich handle, verfolge ich einen Zweck. Ja, das kann schon sein. Wir müssen die Treppe rechts erreichen. Haben Sie wohl einen finalen Rettungsschluck dabei? Ich stehe unter Schock. Na, wer nicht? Ich bin aber kein Bernardiner. Ohne Alkohol keine Hoffnung. Ein sehr guter Dialog. Moral, Hunde und Alkohol. Sie retten eine prämorbide Persönlichkeit, Raguse, ragender Recke. Gern, Herr Schwarz. Aus Ihnen spricht der Kohlenmonoxid. Gehen Sie trotzdem ruhig die Treppe runter. Es stinkt nach Rauch. Tempo, mir pressiert's. Wir sehen uns im Foyer. Ich schreibe übrigens Gedichte. Uns sind Krisen von Christen auf Fluren unter Feuer und Rauch wohl bekannt. Was jetzt noch fehlt, mein Sohn, das ist die Untat. Ja, die Untat. Bitte noch ein Flümli. Kehle trocken wegen Erzählung. Novelle, hoffentlich. Erst die Untat, dann gibt's Flümli. Lang war der Flur, erstickend der Qualm. Wir liefen, ich lief. Ziegner galoppierte die Strecke bis zur Treppe abwärts. Ja schön, Rettung durch Treppe. Aber stoße nun endlich zum Eigentlichen vor. Klare, gute Gedanken in meinem Kopf, wie Bläschen in einem Champagnerkelch. Eine unerhörte Euphorie durch das Handeln. Ja doch, lass die Rennerei, das Wesentliche, bitte. Wir rannten ums Leben. Retten hieß das Motto, salvieren die Devise. Da... an der Treppe. Na, geh mal, Schwarz. Laufen macht klar. Ein innerer Impuls sagt unabweisbar, lasset uns retten. Hallo, ich bin der Portier Mario aus Massa Maritima. Viele Mücken, aber nicht bei Feuer. Ich verließ die Rezeption und dann das Foyer. Es gibt nichts zu retten. Der Impuls sagt, zurück. Zurück, Ziegner. Marsch, zurück. Nein. Rebelliert. Und Sie finden die Idee eines organphysiologischen Romans gut? Perfekt, als Idee. Wir retten jetzt in den Zimmern, deren Türen offen sind. Zimmer 318, Müller-Rammelsloh. Ott Hinrich, wir kommen! Sie sind ja völlig gaga. Eine Minibar. Gerettet. Gerichtet. Ich habe mal das Sein und das Nichts gelesen. Kein Deutsch für Ausländer. Es sagte mir nichts. Ott Hinrich Müller-Rammelsloh, hier bin ich. Schwarz. Und wir retten Sie. Ich, der Herr Ziegner Und der Portier Mario. Reden's den alten Arsch. Was für eine Scheißlehre in der Bar. Sie müssen alles aufschreiben, was Sie vertrinken, mein Herr. Die meisten Gäste haben keine Moral. Feuer und Wasser, Ethik und Moral. Ich rette dich, alter Schwarzkopf. Ich, schwarz, insolvent und am Ende. Nichts. Leer, bis auf einen Amaretto. Schmeckt das Zeug, Signore Mario? Wieder das Nichts. Das andere, Sein und Nichts, hat eine Frau übersetzt. Und der Amaretto mundet, wenn ihn der Magen verträgt. Der Rollstuhl bewegt sich nicht. Süßes Zeug. Oha, mein Magen geht von der Konspiration zur Revolution über. Der Magen ist am friedlichsten, wenn er nichts kriegt. Hörst du mich, Ottenrich? Sag ein Wort. Sprich, o Stein. Richte deine elaborierte Rede direkt an mich, den Retter. Ottenrich ist hoffnungslos arretiert. Hören Sie mich? Gibt es einen Knopf, einen speziellen oder einen Hebel, einen heimlichen, Ziegner? Jetzt fängt die Speiseröhre auch noch an. Konterrevolution. Ja, was ist los? Er schweigt wie stets. Wahrscheinlich missbilligend. Der alte Händel schläft. Servus. Oder es ist tot. Auch Servus. Moment. Wieder eine Fliege. Und so ziellos wie du. O Ordo. Der Ziegner hat sein Sujet für einen organischen Roman. Der Portier ist mental derangiert. Und du rettest den großen Ottenrich Müller-Rammelsloh. Oh, mein Sohn, das ist... Ich war in einem gewissen Zustand. Ich hoffe für dich, dass dieses Hotel mit den langen Fluren wirklich brannte. Es brannte lichterloh. Aber wir konnten uns retten, der Ziegner und ich und der alte Müller-Rammelsloh. Und der Rest saß gemütlich bei Cocktails im Foyer. Keine Seele kam zu Schaden? Doch, zwei. Der Müller-Rammelsloh und ich. Später. Ich hab jetzt gleich Tischzeit. Sag die Wahrheit, auch wenn sie für mich schmerzlich ist. Könnten Sie die Fliege... Nein! Ich schleich mich jetzt. Mein Roman fängt gut an. Geben Sie mir das Plastiksackerl mit der Parabellum und noch einmal Servus und Adieu. Da will man einmal im Leben etwas Gutes tun und dann das. Mir kommt es vor wie ein Mord. Ich kam zu spät, um ein Symbol zu retten. Gäbe ich mir die Kugel, ich handelte. Aber muss ich post festum handeln gegen einen moralischen Impuls? Die Parabellum stammt aus dem Dorotheum. Wöblich fehlte das Magazin, aber vielleicht ist noch eine Patrone im Lauf. Na dann, servus. Und dann misslang auch der Suizid. Gott sei Dank. Sprießen soll das Samenkorn auch in der Steppe. Auch die Kommunion, will sagen, die fleischlichen Missionen für den Frieden. Sie erlitten Schiffbruch. Eine schöne Metapher, die wir schätzen, mein Sohn. Schiffbruch, Suizid. Fasse dich kurz. Laufmündung mit rechter Hand an rechte Schläfe, Hahn gespannt. Vorher entsichert, das Projektil im Kaliber 9 mm wiegt 6,1 Gramm. Mündungsgeschwindigkeit 315 Meter pro Sekunde. Derlei technische Angaben sind nicht dienlich. Gott sieht gern Anfang und Ende, Alpha und Omega. Pardon. Auch die Patrone hatte gelitten. Altersschwäche. Sie blieb irgendwo in der rechten Hemisphäre oben stecken. Und so bin ich hier. Ja, der Fluch der Technik. Aber Gott sei gelobt. Der moralhypertrophische Anfall, der lag ja außerhalb meines Willens, der viele Türen öffnete. Der Mensch als Humanwesen muss hinter einer jeden Tür der Wahrheit teilhaftig werden, die sich offenbart, sagte Müller-Rammelsloh. Der war ja nun tot. Und seine Zungenspitze lag wie ein rosa Löschblatt zwischen seinen blauen Lippen. Letzte Fragen, letzte Antworten, aber kurze. Und lass die Poesie einfach beiseite. Gern. Oh ja. Wer hatte auf welche Weise die Hotelfeuerkatastrophe überlebt und wer nicht? Preugel hatte Gottlob überlebt. Ich traf ihn im Foyer und ich dachte an Langeoog und mein Konto. Er fand die Dame, Frau Pupka, von den Berufsvertriebenen. Gott hilft gern, einen Weg zu finden. Sie wurde in einer Besenkammer gefunden, in der sie erstickt ward. Keine Poesie, aber Grammatik, mein Sohn. Auch Ines Lübbecke Posen fanden wir, tot, aber rosig wie ein Säugling in einem Babydoll. So, denn also in einem Babydoll. Lass die Erotik beiseite. Bon, weiter. Ziegner fand auf seiner Suche nach einer Minibar einer jungfräulichen Pater Weinert im Bett entwurzelt. Das trifft mich bis ins Mark. Kollege Weinert am Ufer der Seligen. Mag er seinen Frieden mit einem wahrhaft ultimativen Gebet gefunden haben. Den Schostak von der Lipid- oder Antilipid-Liga fand man friedlich mit dem Gesicht auf seinem Schreibtisch in einem Teller Tortuclair liegen. Eine Sünde, aber wohlschmeckend. Fahre nur fort. Lass auch beiseite das Problem der Erotik des Essens. Freilich ein Altersproblem. Den einzigen Mord hat allein Bertha von Suttner begangen. In der vergänglichen Gestalt des ICE in Kassel-Wilhelmshöhe. Eine Schönheit des Zufalls, technisch gesehen. Der Zufall, mein Sohn, ist weder schön noch moralisch. Ich halte ihn mitunter für insuffizient. Ich muss jetzt gehen. Mein Körper liebt das Regelmaß, sonst wird er feindlich. Ich denke, ich nehme eine klare Oxtail-Suppe. Habe ich gesündigt, Vater Rabanus? Ich denke da an Gedanken, an Absichten, unausgeführte. Mach dir keine Gedanken, mein Sohn. Im Frieden ist jedes Mittel erlaubt, einen Krieg zu vermeiden oder umgekehrt. Wäre es unmoralisch, die Idee vom toten Ziegner zu übernehmen? Krieg der Organe im Alter, Verrat und Tod. Wenn nicht alle Wege unvermeidlich zu Gott führten, wäre die ganze Welt unmoralisch. Und die herrliche Hure verkohlt? Das müssen Sie mir alles beim Essen erzählen. Lässliche Sünden. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Pater Rabanus, Peter Matic. O Herr, ist das ein Zeichen? Schwarz, Gerd Baltus. Pater, ich habe gesündigt. Ziegner, Ernst Konarek. Was für eine Scheißlehre in der Bar. Preugel, Thomas Schendel. Oh nein. Oh Gott, nein. Munro, Sean Lawton. Oh, Sir. Wieder zu spät. Immer zu spät. Samantha Church, Ingeborg Westphal. Karetzer Jungs. Raguse, Christian Giese. Ich schreibe übrigens Gedichte. Portier Mario, Eduardo Molone. Es sagte mir nichts. Schnitt, Eugenie Kleesattel. Ton, Alexander Brennicke. Regieassistenz, Alice Elstner. Regie, Beatrix Ackers. Produktion, Deutschland Radio Kultur 2005.